Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Gut, dann hallo zusammen. 21:06 Uhr, ich eröffne die Sitzung. Obligatorische Frage, wer macht Protokoll? Wer möchte die Sitzungsleitung übernehmen? Dann protokolliere ich mal heute. Sitzung, wieder wie immer ich, befürchte ich. Okay. Fragen zur Tagesordnung von eurer Seite. Ich hatte jetzt nicht so viel Zeit, die letzten 2-3 Tage mich da inhaltlich mit zu beschäftigen, aber ich habe gesehen, ein bisschen was ist ja hinzugekommen und so viel an neuen Aufgaben ist jetzt auch nicht dabei. Gut, dann wie gehabt, wenn uns noch was einfällt oder sonstiges, noch eintragen. Gibt es Fragen zum Protokoll vom letzten Mal? Scheint nicht der Fall zu sein. Haben wir Mitgliederzugänge oder Abgänge? Okay, keine. Ich habe aber ins Pad ein paar Namen reingeschrieben. Zur Info, also vielleicht soll ich es mal eben kurz auch nochmal posten. Die Liste der Benutzer dort, also bei der inaktiven Liste, angeschrieben hatte ich den Mike, den Dietmar Schulz, den Ansgar, den Sebastian, den Herbert und den Poroda. Der Einzige, der sich gemeldet hat, war der Mike Nolte. Also außerdem noch Michelle Marsching und Robert Stein, die haben sich auch gemeldet und haben darum gebeten, rauszugehen. Der Mike hat gesagt, er hat im Moment einfach einen anderen Termin noch zu dieser Uhrzeit. Das soll sich aber nach dem Bundesparteitag ändern. Er sagte, also inaktiven Liste. Und bei den anderen bitte ich jetzt einfach um Abstimmung, ob wir die jetzt aus der Liste rausschmeißen. Die haben sich also auf jeden Fall nicht mehr gemeldet bei mir. Also wer ist dagegen, dass wir die jetzt aus der ÖA erstmal rausschmeißen aus der Liste? Wer enthält sich? Keiner? Dann ist das wohl einstimmig angenommen. Jo. Ist auch kein Problem, wenn die wollen, können sie ja wieder reinkommen. So, dann bei den Admins Facebook, da hat es erschreckend wenig Resonanz gegeben. Also der Einzige, der sich gemeldet hat, war der Daniel Düngel, der macht auch weiter. Dem traue ich das auch durchaus zu. Lukas Lammler hat sich nicht gemeldet, Daniel Schwert nicht, Birgit nicht und Alexander Dommes nicht. Auch da mache ich jetzt den Vorschlag, dass wir die also aus der Admin-Liste der Facebook-Administratoren rausschmeißen. Bei Bedarf können die ja gerne dann wieder mit aufgenommen werden. Hat da jemand was gegen? Nein, aber ich habe noch eine kurze Zwischenfrage. Wer ist denn jetzt Admin der Facebook-Gruppe? Also wie viele Leute sitzen jetzt in diesem Pool? Müssen so 4-5 Leute dann jetzt noch sein, wenn die rausfliegen. Okay, dann habe ich damit überhaupt keine Bedenken. Und der Patrick und ich haben uns auch schon angewöhnt, dass wir eigentlich immer unser Kürzel dazu schreiben, wenn wir was posten. Kurze Pause, meine Tochter ruft mir übers Haustelefon an. Okay. Nicht schlecht in dem Alter. So, bin wieder da. Ja, die hat die harte Schule des Wahlkampfs hinter sich. So, zu den offenen Aufgaben. Orga-Bund, Länderpressetreffen. Da kann der Uwe vielleicht nochmal eben aktuellen Stand wiedergeben. Genau, das ist jetzt gerade wohl in der Buchung oder gebucht, zumindest mehrfach bestätigt, habe ich gelesen. Eine Liste habe ich noch nicht, wer da alles kommt. Jetzt ging heute was über die Liste, das habe ich aber noch nicht ganz gelesen. Achim, hast du das vielleicht gelesen? Da ging es darum, eine Referentin kommt nicht oder sowas? Ja, die soll irgendwie 2 Slots haben und das Problem ist jetzt wohl, dass da Know-how fehlt und die Anita hat wohl jetzt angefragt, wer noch gute Referenten kennt. Okay, vielleicht kriegen wir da was hin hier. Was denkst du? Ja, liest dir das erstmal mit Verstand durch, bevor wir da, weil das ist eine ziemlich lange Mail auch. Okay, die habe ich, wie gesagt, leider noch nicht gelesen. Ja, sonst so von den Örtlichkeiten her, wie gesagt, ist es klar, was wir an dem Freitag und Samstag machen. Ich habe mit Patrick mal drüber geredet gehabt, wir haben noch nichts entschlossen. Ich werde bei einem Laden mal anrufen, der ist so 400-500 Meter davon entfernt, kann man also einfach zu Fuß rübergehen. Da sind aber, ich sag mal, in so knapp einem Kilometer Fußweite sind da also zig Läden, die man mal jetzt anfragen kann für den Samstag und den Freitag, gegebenenfalls halt auch auf der richtigen Düsseldorfer Seite den Samstagabend. Und sonst, wie gesagt, Technik wollte ich hier über NRW machen und werde da die gegebenen Leute anfragen. Auch aus Düsseldorf gibt es den einen oder anderen, der da noch mithelfen wollte. Da gibt es jetzt aber noch nichts Neues. Ich suche gerade das Wichtigste aus der Mail raus. Ja, ich springe auch gerade drauf. Also sind wohl 2 interne Anfragen, also interaktive Moderationstechniken und fachliche Leitung, Gruppenarbeiten und dann die 2, die ich da jetzt schon reingeschrieben habe, also ein Vortrag Kommunikationskonzepte und Vortrag Krisen-PR. Okay. Dann hatte der Fitz ja letzte Woche gesagt, dass er vorgeschlagen hat, diesen Salber da auch über seine Studie da mal berichten zu lassen. Das wäre ja auch irgendwie ein kleiner Slot dann. Also sprecht das doch mit Anita eben an, weil ich habe jetzt inhaltlich nicht so viel mitgekriegt. Genau. Das war der Typ, der das so für ein nettes Lob macht, ne? Genau, ja. Das war das, was gestern in Köln gelaufen ist, ne? Wahrscheinlich geht es um die gleiche oder ähnliche Sachen. Vielleicht ist es dann ein bisschen, bisschen tiefer oder noch was fachlicher oder so, keine Ahnung. Ich meine, der wäre auch gestern am Kölner Stammtisch gewesen. Ja, Barbara. Kann da jemand mal kurz von berichten? Also interessiert mich schon. Oder war da jetzt keiner dabei oder hat kein Feedback von anderen? Also ich habe beides nicht. Ich weiß, dass der Mensch wohl da war, aber ich habe nichts davon gehört, wie es war. Also ich habe ein bisschen Twitter mitgelesen gehabt. Da Sachen sind wohl gepostet worden, wenn das ist, was ich denke. Klang ganz ordentlich. Also das waren schon mitreißend, wurde gesagt gehabt. Ja, dann lass uns den Antrag an, dass der da zur Not kommt. Okay, nächstes Thema, Status Webseite. Auch da wieder Uwe oder Patrick. Aber Patrick ist, glaube ich, gar nicht da, ne? Oder doch? Im Pad ist er, aber nicht im Mumble. Kommt später, ja. Hat er geschrieben. Ja, sonst sag du da irgendwas zu Uwe. Kommt gerade rein. Okay, ja, die Webseite wurde ja umgestellt. Das hat der Paki gemacht zusammen mit dem Infosocke. Da sind halt weiterhin jetzt die Sachen umzusetzen, die besprochen sind, beziehungsweise auch durchaus zusätzliche neue Sachen, die sich vielleicht auch dadurch ergeben, dass wir jetzt das neue Theme haben. Es wurde ja entdeckt, dass dadurch, dass unten drin die Kategorien verlinkt waren, man auch auf andere Seiten drauf kam. Das hatte ich zumindest gestern rausgebaut. Das heißt, da sind jetzt nicht mehr die Kategorien verlinkt, sondern die letzten Kommentare unten. Jetzt weiß ich nicht, ist Patrick schon da? Jo, hi, moin. Hört ihr mich? Ja, wir sind gerade schon bei Zeile 85 Status Webseite. Jupp, das hatte ich auch da reingeschrieben. Ich hatte gestern nochmal mit dem Infosocke gequatscht. Also wir haben da jetzt noch nicht so viel dran gemacht, bis auf eben aufs neue Theme umgestellt. Das Logo müsste noch geändert werden. Er hat auch noch nichts da bekommen. Der wartet wohl auch noch. Und ansonsten, ja, fehlt halt, also da hatte Korax ja drauf hingewiesen, was zu meiner Tagen, es fehlt was zur Fraktion, die ganzen Sachen aus dem Pad sind noch offen, ich bin einfach noch nicht dazu gekommen die letzte Woche, wollte das jetzt aber mal mit euch in Angriff nehmen, wie wir das vielleicht auch mal so zeitlich festmachen können, dass wir vielleicht Dudus aufsetzen, dass wir die Aufgaben vielleicht ein bisschen verteilen, was du machst, Uwe, was ich mache und dass wir uns halt irgendwie so ein bisschen einen Plan zurechtlegen, der dann auch eingehalten wird. Ja, wir können ja erstmal rumfragen, gibt es sonst noch andere Leute, die fit da drin sind und auch da Sachen machen können? Also ich kann, aber ich habe das Problem, dass ich aber zeitlich im Moment so eingespannt bin, dass ich da nichts zusagen kann, ohne Gefahr zu laufen, dass es da nicht umgesetzt wird. Ja, okay. Wahrscheinlich bei uns ein bisschen ähnlich. Dann müssen wir uns halt auf die wichtigen Sachen mal beschränken. Ja gut, ich kann da schon ein bisschen mehr Zeit reinstecken. Ich muss halt noch jede Menge Sachen fürs Krähennest machen, aber das kann ich da auch wieder ein bisschen verteilen auf die anderen. Und da muss ich halt hin und her schieben. Mal gucken, wie ich es hinkriege. Soll ich nochmal eine Zeit ausmachen tatsächlich, wo wir dann auch nochmal einen Moment zusammen haben? Also ich würde die groben Sachen ganz gerne bis nächsten Dienstag geschafft haben. Ja, dass wir vielleicht uns nochmal im Mumble auch treffen oder so. Jetzt vielleicht diese Woche mit Donnerstag oder sowas? Oder bist du da? Wenn dann nur tagsüber. Abends habe ich da Krähennest-Sitzung oder halt danach irgendwann. Weiß nicht, um 9 oder um 10. Aber so gegen 5:30, ab 5:30 oder so? Ja. Zwar sagen wir 5:30, ein Stündchen anderthalb. Ja. Dass wir zumindest mal nochmal abchecken, wer genau was macht, damit wir das jetzt nicht unbedingt alles hier machen müssen. Ja, machen wir. Donnerstag 5:30. Okay, wenn das zur Webseite war. Ich hatte gestern einen kleinen Schreck, habe auch ein paar Leute aufgeschreckt, deswegen heute Nacht. Also was heißt aufgeschreckt? E-Mail geschrieben. Und zwar konnte ich auf einmal die ganzen privaten Seiten sehen. Unter anderem waren das die Feeds aus dem Pressespiegel im Prinzip. Und das ist aber wohl irgendwie ein kleines Cache-Problem bei mir lokal. Also, weil das also auch mit Shift-Reload und so weiter nicht wegging erst. Ich weiß jetzt nicht, ob andere das Phänomen auch erlebt haben. Ich habe es nachgeschaut gehabt dann. Das mit Reload, das geht nicht sofort. Das braucht immer so ein paar Minuten offensichtlich. Das heißt, ich habe es dann auf anderen Browsern probiert und Es ist eigentlich weg. Also das heißt, du kommst jetzt zumindest nicht mehr über unten diese Verlinkung direkt da drauf. Gut, das ja, aber Infosocke sagt ja nämlich irgendwie, du bist so angemeldet gewesen, da habe ich mir nur zurückgeschrieben. Also ich bin noch nicht so retardiert, dass ich das also nicht hingekriegt hätte, mich dann abzumelden. Aber es ist wohl wirklich, das hat glaube ich auch mit dem Proxy, der vorgeschaltet ist, zu tun, glaube ich zumindest. Scheint irgendwie sowas zu sein. Jedenfalls habe ich das Gleiche gemacht, ich habe mir auch einen zweiten Browser aufgemacht dazu, wo ich nicht angemeldet war und zweimal gegengecheckt. Das Gleiche gilt aber auch für die anderen Seiten im Blogsystem. Also das ist mir jetzt bei Düsseldorf und beim Krähennest auch schon aufgefallen. Das scheint irgendwas mit dem Server-Cache zu tun zu haben. Okay, so, nächstes Thema Social Media. Ja, du hast Rückmeldungen bekommen, beziehungsweise Ja, steht ja oben schon. Also wie gesagt, ich habe, also was Twitter angeht, da will ich jetzt gar nichts groß machen. Also das ist verlinkt auf unserer WA-Seite. Da gibt es eine Wiki-Seite und auf der Wiki-Seite stehen also auch die Leute, die das machen oder die Zugriff drauf haben. Facebook habe ich ja eben vorgelesen. Und was ich jetzt gerne machen würde, wäre über das Pad 253 dann so ein bisschen inhaltlich zu sprechen. Müsst ihr noch alle lesen oder habt ihr euch in der Woche zwischendurch mal was angeschaut? Kannst du mal hatte, verlinken? 253. Ich habe es gerade ins Pad. Ich hatte die aktuellen Zahlen noch reingeschrieben. Und das Ganze das war ja früher für Düsseldorf ausgelegt, habe ich einfach mal Düsseldorf rausgelöscht und NRW reingeschrieben. Die Zielgruppe habe ich noch ein bisschen erweitert. Dann habe ich die jetzigen bisherigen Verantwortlichen erstmal eingetragen, noch Interessierte, also Interessenten für Mitarbeit. Holarius hatte sich dafür Google Plus gemeldet. Ich würde eventuell YouTube und Vimeo übernehmen. Und unten steht auch noch irgendwas. Genau, Patrick, oder? Kannst du ein bisschen lauter sprechen vielleicht? Ja, sorry. Unten stand genau Liste von Ansprechpartnern für Fachfragen. Da habe ich auch noch so ein bisschen was eingetragen, weil mir ein paar Sachen eingefallen waren. Ja, das Vimeo fiel mir ein, das habe ich noch dazu gepackt gehabt beim letzten Mal schon. Ich weiß nicht, ob es auch ein, wie heißt denn hier dieses frei aufgesetzte Facebook-Google-Plus-Ding? Diaspora? Ja, genau. Gibt es einen Diaspora-Account nicht auch, schon von Piraten? Ja, gibt es auch, aber ich glaube, das Ding wird so gut wie nie benutzt. Okay. Nur falls man jetzt was bestücken sollte durch irgendeine Software, dann könnte man es ja hier trotzdem mal mit reinschreiben. Dass zumindest nicht irgendwo leere Accounts rumfliegen. Es gibt ja auch zum Beispiel noch eine zweite NRW-Seite auf Facebook, habe ich gesehen, und auf Google Plus, glaube ich, auch. Ja, das ist keine Seite, das ist dann ein Account. Also, ja, also auch richtige Accounts, genau, aber auch von anderen Leuten, glaube ich, gemacht, die das halt, dass halt sich jemand anders das auch mal nochmal angelegt hatte oder so vielleicht. Aber ich sag mal, solange es nicht stört, brauchen wir uns auch nicht unbedingt kümmern. Was wir allerdings noch dazu nehmen könnten, ist auch in einer gewissen Weise Social Media beziehungsweise Information ist. Das wäre Wiki. Also Wiki jetzt auch Wikipedia zum Beispiel. Und Inhalte, die dort über den Landesverband oder sowas stehen. Da haben wir im Prinzip auch noch kein Information-Team oder sowas, was da die Informationen, die in der Welt über uns stehen, mal checkt. Ich weiß nicht, ob es hier mit reingehört. Ja, also eine Definitionssache ja irgendwie. Also finde ich eher nicht. Wer kann bei Twitter mal sich um Folgendes kümmern? Ich habe das Gefühl, dass da so die Hälfte der 20.000 Follower Bots sind. Wenn man sich mal die Namen anschaut, das ist mir irgendwann während des Wahlkampfs mal aufgefallen, aber da hatten wir keine Zeit, das weiter zu verfolgen. Ich meine, das hätten die gecheckt. Da habe ich den Lukas damals drauf angesprochen in der Wahlkampfzentrale, habe ihm da ein Tool gesagt, das irgendwie irgendwas Porn hieß oder so. Und sagte er, ja, das hätten sie schon angeguckt, aber das wären wohl alles echte. Aber weiß ich jetzt auch nicht. Haben wir Vergleichszahlen von einem anderen Landesverband oder vom Bund? Oder können die mal irgendwie in Klammern dazu setzen? Ich glaube, Bund hat 117 oder so. Das würde ja in etwa passen dann, ne? Und nächste Frage, ist das mit dem YouTube-Account geklärt? Ich weiß da nichts. Zugang mit Passwort. Wer hat den denn? Oder wie kann man das in Erfahrung bringen? Da steht ja drunter, das sind wahrscheinlich die alten Vorstände wohl. Okay. Ich habe keinen von denen angeschrieben oder so. Der YouTube-Account des Landesverbandes. Ja. Hatte sich irgendwann irgendjemand gemeldet vor 3-4 Monaten, der gesagt hat, er hätte ihn befreit? Ich weiß nicht, ob es in den Protokollen steht. Müssen wir mal durchgucken. Ansonsten, irgendjemand hat ihn auf jeden Fall mal befreit und der ist nicht mehr in der Hand von dem, der letztes Jahr hatte. Vielleicht müsste man den auch verbinden dann mit dem Google Plus Account, ne? Denn dadurch hat man ja auch automatisch noch einen YouTube Account. Bernd, du bist doch am Krähennest, oder? Jo. Dann irgendwie passt das ja so ein bisschen zusammen zumindest. Das kannst du dich dann darum kümmern? Klar, kann ich machen. Danke. Wir haben jetzt auch schon einen eigenen vom Krähennest angelegt, haben aber den noch nicht eingeweiht. Können wir darüber sprechen, ob wir den darüber führen oder ob wir die Krähennest-Sache über Landessachen schicken? Können wir uns dann irgendwo mal einigen? Guten Abend. Moin, Korax. Moin. Ich habe jetzt ja erst ein paar Minuten mitgehört. Ich wäre daran interessiert, ich habe das, glaube ich, in Sachsen mitbekommen, weiß ich nicht, oder ich habe das schon mal angeregt. Wir brauchen dringend, also nicht ihr unbedingt, sondern der Landesvorstand, aber ihr könnt vielleicht darauf hinwirken, ein Verfahrensverzeichnis, wo genau, wo welcher Account ist und wer da gerade Griff drauf hat und ob das jetzt regulär ist oder ob sich drum gekümmert werden muss und so weiter. Wenn der Landesvorstand neu gewählt wird, dass er dieses Verfahrensverzeichnis, das irgendwo hinterlegt ist, weitergibt. Also genau diese blöde Rumfragerei habe ich jetzt seit als einem Jahr mitbekommen. Wer hat welchen Account und wer hat darauf Zugriff und so. Total nervig und stressig. Es sollte mal alles zusammengeführt werden in einem Verfahrensverzeichnis. Wer hat genau auf welchen... Aber das macht ihr jetzt hier wieder nur unter euch und ich hab, Achim, ich weiß, dass du da immer hinterher bist, aber das wechselt auch immer und dazu ordentliche Regelungen auch im Wiki veröffentlicht, wo genau das steht. Es ist nervig, jedes Mal hinterher zu rennen, um zu gucken, wer welchen Accountzugriff jetzt gerade hat. Ja, ja, aber genau das machen wir jetzt. Also wir machen ja eine Bestandsaufnahme. Wir gucken uns an, wo sind wir, wo wollen wir noch hin? Also was wollen wir noch nutzen? Wer betreut was? Das ist genau das Ziel, was wir jetzt im Prinzip mit der Besprechung hier erreichen wollen, unter anderem. Und das geht natürlich dann auch an den Vorstand. Also wenn wir das gesammelt haben, dann geht das natürlich dann auch mit den Accounts, Passwörtern und so weiter an den Vorstand. Okay, danke. Gut, ja, dann sollen wir uns mit den Inhalten ein bisschen beschäftigen. Also was da losgeht mit Ziele definieren. Vielleicht noch ganz kurz zurück zu dem Twitter. Also ich habe mal rausgeguckt, wie das Tool heißt. Das war hier das hier, botpwn.org. Vielleicht kannst du es mal probieren damit, Achim. Da müsste man sich anmelden über den Twitter-Account. Würde ich mich als Vieltwitterer gar nicht drum kümmern, ehrlich gesagt. Das, macht euch da keinen Kopf drum. Lasst das einfach so. Das macht keinen Sinn, gegen Bot zu kämpfen oder so. Es macht keinen Sinn. Ignoriert die einfach. Okay, das wäre das eine. Und das andere ist, Piraten-NRW-Twitter folgt mir ja gar nicht. Aber das ist was anderes. Okay, also weiter. So, jetzt die Leute an die Front, die letztes Mal auch gesagt haben, sie wollen sich so ein bisschen darum kümmern. Also gerade was jetzt Facebook angeht. Ja, ich bin ja schon dabei mit der Steff zusammen. Genau, ich hatte auch ganz an dem ersten Tag, als wir da die Zugänge bekommen haben, auch zwei, drei Sachen mal gemacht, habe auch regelmäßig drauf geguckt. Dann kam ja in der Nacht kamen auch viele Follower dazu. Das war, weil du das, glaube ich, rumgeschrieben hattest, Patrick, oder? Was? So vor zwei Wochen. Und jetzt steht die Zahl der Liker wieder ungefähr auf dem gleichen Stand. Ja, die pendelt so ein bisschen zwischen 200, 2000, 3000. 920 rauf, plus 10, minus 10, irgendwie immer so rauf und rund. Nachdem ich mal so meinen gesamten Freundeskreis, also Abonnentenkreis da eingeladen hatte, haben sie aber jetzt auch nicht so viel da gemeldet. Also die Reaktionen auf die Posts, die ja jetzt ein bisschen häufiger stattfinden, dadurch, dass Steff und ich uns abgewechselt, sind durchaus gemischt. Sehr viel Positives. Lauter bitte? Sehr viel Positives, aber auch sehr viel Negatives. Also so vor allem, wenn wir irgendwelche Sachen über die Presse posten, irgendwelche Artikel, dann geht's oft in die Richtung, die Piraten meckern ja irgendwie und machen das immer an der schlechten Presse fest, an der schlechten Presse, bla bla bla. Und dann gibt's halt noch so ein paar Piraten, die das dann auch ein bisschen verteidigen und was glaube ich ganz gut käme, wäre so ein bisschen uns themenmäßig wieder ein bisschen ins Gespräch zu bringen, denke ich. Weil im Moment ist es einfach nur zu zeigen, was halt gerade so in der Welt draußen passiert, was die Piraten betrifft. Aber Ich denke, es wäre ganz gut, wenn wir uns, so wie was die GEMA jetzt, was vom Daniel ausgegangen ist, wenn wir uns da überlegen würden, mit Aktionen nach vorne zu gehen und das eben mit den Social Media Accounts zu unterstützen und zu begleiten. Wäre so mein Vorschlag. Noch Leute, die da Interesse haben, das mitzumachen. Also die Frage ist, ob man sich irgendwie schwerpunktmäßig wirklich mal so Woche für Woche was rauspickt und wenn jemand was findet dazu, das dann darüber, also jetzt gerade beispielsweise Facebook und Twitter, was darüber verbreitet oder ob wir so aus dem Bauch her weitermachen. Also ich wäre dann eher für Ersteres. Ja, ich finde es auch besser, mit themenbasiert zu twittern auch, themenbasiert auf Facebook und ja vielleicht noch die ein oder andere PM vorher oder nachher. Also ich würde davon abraten, eine ganze Woche nur zu einem Thema Sachen auf Facebook zu posten. Also schon mischen, aber sozusagen dann sehen, dass man doch immer mal wieder auch dieses Thema durchführt. Ey, ja, sollte auch nicht nur sein. Also sollte im Prinzip so, ich mache jetzt mal ein Beispiel. Wenn jetzt so eine typische Woche auf Twitter und auf Facebook in der Vergangenheit, wenn ein bisschen was los war, jetzt die letzten zwei Wochen war ja jetzt mit Ausnahme der ganzen Kacke, die passiert ist, nicht so viel los, ist, dass man also so zwei, drei PMs hat zu einem bestimmten Thema, dass man Artikel, beziehungsweise da, wo O-Töne aus der PM wieder aufgetaucht sind, dass man die dann nochmal verbreitet oder dass man andere interessante Artikel zu einem bestimmten Thema dann halt noch dazu packt und allgemeine Informationen, wenn irgendwo irgendwas über uns gestanden hat. Das war in der Vergangenheit nicht ganz so häufig der Fall. Das fing ja eigentlich erst so bei dem Wahlkampf so richtig an in NRW. Das heißt, man hat so ein Grundrauschen sowieso über allgemeine Geschichten. Aber dass man beispielsweise hingeht und sagt, so jetzt machen wir mal eine Woche oder zwei Wochen lang, wenn wir was zum Thema GEMA finden, dann packen wir das auch sowohl in Twitter als auch in Facebook rein. Was nicht heißen soll, dass die anderen Sachen dann außen vor sind, sondern das passiert dann einfach zusätzlich. Aber dass halt die Leute, die die Accounts betreuen, davon wissen, dass wir das hier meinetwegen an einem Dienstagkurs festmachen und sagen, okay, jetzt haben wir zwei Wochen lang das als Schwerpunktthema und sobald jemand irgendwo online über irgendwas stößt, das dann auch über Twitter und über Facebook verbreitet. Also als Beispiel, sehe ich jetzt hier, die einzelnen Beiträge, ne? Die werden ja deutlich unterschiedlich oft gesehen, je nachdem auch, wie oft die dann weiterverbreitet werden. Und zum Beispiel hier dieser FAZ-Artikel über die Raab-Show, liegt halt mit 1911 deutlich über den anderen, die irgendwo immer so zwischen 200, 300 und 1000 pendeln in der Regel. Ja, das hat aber allerdings damit zu tun, dass da sehr viele Leute auch zu gepostet haben. Und das genau. Führt natürlich dazu, dass deren Reichweite dem eben nochmal hinzukommt. Genau, und jetzt ist die Frage, wie kann man sowas steuern? Denn das hatte ich zum Beispiel getwittert morgens und das war bei weitem das meist retweetete von mir irgendwie mit über 20 Leuten, die darauf reagiert haben. Ich weiß nicht, ob man sowas machen kann, wenn man merkt, da sind Sachen, die viel weiter getweetet werden, das Gleiche dann nimmt und mal kurz postet oder so. Ja, das habe ich in der Vergangenheit sowieso immer gemacht. Also wir hatten ja die Weiterleitung früher auch von Twitter, die nicht mehr funktioniert mit Facebook. Aber ich bin dann trotzdem hingegangen und habe das, was ich auf Twitter gepackt habe, auch auf Facebook dann einfach mit Cut and Paste nochmal reingeschoben. Wobei ich glaube, dass es sowohl bei Twitter als auch bei Facebook durchaus pfiffig ist, bei bestimmten Dingen sich einen kurzen, eigenen, prägnanten Text zu überlegen. Also nicht einfach nur einen Link zu teilen oder weiter zu verbreiten mit der Überschrift, sondern vielleicht auch nochmal so zwei, drei pfiffige Schlagwörter. Was natürlich nicht immer ganz so einfach ist, weil es ja auch meistens schnell gehen muss. Ja, und der zweite Vorschlag von mir wäre, macht es Sinn, dann einen Social Media Mumble zu machen, einmal in der Woche? Nee. Außerhalb von hier? Nein, das sollte hier in der ÖA-Sitzung dann gemacht werden. Okay, okay. Und das sollten irgendwie ein, zwei Leute sollten das grundsätzlich auf dem Radar haben. Wenn wir jetzt Themen irgendwie kurz ansprechen, dann können wir das kurz besprechen in der ÖA-Sitzung, denke ich. Und die Leute, die das grundsätzlich beobachten, also auch gucken, okay, was hat viel Erfolg gehabt, was hat weniger Erfolg gehabt, wo sind wir mit den Zahlen jetzt beispielsweise angelangt, dass die dann regelmäßig irgendwie einen kurzen Report machen, dass man weiß, wo stehen wir da jetzt. Gilt übrigens auch für YouTube etc. Ne? Also es ist jetzt nicht nur Facebook und Twitter. Können wir bitte ins Protokoll reinschreiben, dass ich mich um den YouTube-Account kümmern soll, das Passwort zu kriegen, damit das offiziell irgendwo steht, weil ich habe jetzt rausgefunden, wer es hat. Ah, super. Ja, wenn du dich drum kümmern würdest, super. Ja, nehme ich, mache ich. Jetzt bin ich in dem anderen Pad. Ja, also, sehr gut. Und ich würde auch bei Facebook quasi als Ersatzmann mitmachen. Also da werde ich nicht 100% Zeit reinstecken können, weil ich sonst viele an den Backen habe, aber euch helfen, unterstützen, wenn ich was finde, kann ich gerne machen. Ja, und auch immer mal wieder was vom Quellennest posten, wenn ihr was rausgibt. Ich wollte gerade sagen, bei Facebook kann ich auch helfen, zumal ich ja auch immer mal wieder ja am Tag quasi online gehen kann. Also nicht immer erst nach Feierabend da reingehen kann. Krähennest, das können wir ganz einfach machen. Da brauche ich mal eben einfach die Handynummern von zwei Krähennest-Leuten. Dann kriegen die das Passwort vom Twitter-Account. Dann packe ich die mit in Twitter rein und dann könnt ihr das darüber auf jeden Fall selbst machen. Schicke ich dir als Direktnachricht. Okay, also ich schicke dann auch eine Direktnachricht zurück. Ich glaube, der Tobias, hast du auch die Zeit dafür, Tobias, oder? Sonst kann ich das auch machen. X-Ratobi ist taubstumm. Achim, ich wollte das ja sowieso für Google Plus auch machen und mich dann auch gerade um die Krähennest-Sachen kümmern. Dann könnte ich das auch machen. Ja. Und kannst du mir über Google Chat geben oder so. Okay. Dann also kriegt er gleich, ich suche das Passwort eben raus, ich habe es auch nicht im Kopf, für Twitter zumindest. Und packt ihr euch dann bitte selbst auf die Twitter-Account-Seite. Würde ich aber empfehlen, dass das dann mit Vimeo auch von euch gemacht wird. Dass das parallel läuft. Habt ihr da auch den Zugang? Also ich nicht. Ich habe da nichts mit zu tun gehabt in der Vergangenheit. Hast du da mal gefragt, Vimeo weiß ich auch nicht. Also Vimeo weiß ich nicht. Stand nämlich auch irgendwas mit alter Vorstellung. Ja, da waren so Anleitungsvideos und sowas drauf. Vielleicht weiß der Alex Reinsch da was. Hatte das nicht sowieso mit den Bergischen Piraten zu tun? Also war das nicht irgendwie über Wuppertal oder so? Ja, ich meine auch. Das könnte sein, ja. Dann entweder der oder vielleicht auch der Grisou, der hatte ja diese Anleitungssachen gemacht für im Ballons falten und solche Sachen. Soll ich mal fragen? Oder schreibst du dir an? Gut. Ja, wenn du da direkt Draht hast, kannst du auch machen. Ja, ich kann per DM per Twitter machen. Ja, dann mach doch eben. Achim, Identica, machst du weiter? Habe ich die Vergangenheit so gut wie nicht mehr benutzt, weil das wird so selten. Also ich meine, ja. Ich kann es mal wieder aktivieren bei mir im Kopf. Nee, ja, ich habe hier zu Hause TweetDeck und das ist dann irgendwann hat das nicht mehr funktioniert über TweetDeck mit dem Identica-Account und dann habe ich gedacht, okay, scheiß was drauf, nehme ich den Twitter-Account jetzt für Piraten NRW. Ja, weil ich bin sowieso auf Facebook und dann könnte ich die Sachen einfach da auch nochmal posten. Das fällt mir jetzt nicht so schwer, da nicht der da Arbeiten abnehmen kann. Ja, also was auf alle Fälle funktioniert, ist alles, was auf Identica ist, automatisch nach Twitter zu übernehmen. Ach so, nee, dann sollte es bei einem bleiben. Nicht, dass da irgendwas dann doppelt kommt. Die andere Richtung habe ich eingerichtet, aber funktioniert irgendwie nicht richtig. Da gibt es so extra Tools, mit denen man das machen kann. Es wäre natürlich eh nicht schlecht, ne, wenn man da nochmal schaut, dann, was es da für Tools gibt. Naja, aber das ist genau das, was ich vorhin sagte und das, was ihr jetzt hier vorhabt. Ich war jetzt nicht von Anfang an dabei, aber das ist extrem wichtig, mal so ein Verfahrensverzeichnis aufstellen, wirklich, und das dann auch stringent durchzuhalten. Weil ich habe diese Diskussion schon öfters auf verschiedenen Ebenen mitgehört. Ne? Wer hat welchen Account, wie geht was und hast du nicht gesehen und irgendeiner kümmert sich und dann weißt du trotzdem nach ein paar Wochen nicht mehr, wer es war und hast du nicht gesehen. Das ist extrem wichtig und da das sollte man auch an den Vorstand wirklich rantragen und der hat gefälligst dafür zu sorgen, dass das irgendwann mal auch irgendwie irgendwo fest aufgeschrieben wird, dass das auch jeder wiederfindet. So, jetzt lass uns mal eben weiter überlegen. Also ich habe jetzt einfach im Protokoll mal einen Punkt aufgeschrieben, auf den wir uns, also den wir jetzt schon mal so übernehmen können, also so ein bisschen schwerpunktmäßig ein paar Dinge machen auch. Wie gehen wir weiter vor bei den Social Media? Also ich denke, ein wichtiger Punkt ist, die Kreise zu erweitern. Holarius, wie nennst du dich auf Google Plus? Mein Klarname, Holger Hennig. Bitte? Holger Hennig, mein Klarname. Also einfach Passname. Haben wir sonst noch irgendwelche Accounts, die wir verteilen müssen? Google haben wir, Facebook haben wir, Twitter haben wir, Identica, YouTube, ja, Vimeo. Guck, ich versuch's mal rauszubekommen. Ich schreibe den Alexander mal an. Nee, das mache ich gerade. Ah ja, okay. Okay, jetzt hatte Achim gerade gesagt, Kreise erweitern. Jetzt weiß ich nicht, worauf sich das bezog, genau. Reichweite erhöhen. Es geht nur um Reichweite erhöhen jetzt mal. Tja, spricht ja nichts dagegen, im Prinzip bei Twitter zu erwähnen, dass wir den und den Facebook-Seite haben und umgekehrt, ne? Ja, obwohl das eher verpönt ist, von Twitter auf Facebook zu verweisen. Also Facebook ist eigentlich so in sich eher was Geschlossenes. Man müsste eher gucken, dass man über andere Piratenparteiseiten in Facebook ja so ein bisschen sich so querverweisen macht und da die Manager anspricht und sagt, komm mal, macht mal hier, mach mal, zeig du mal was, was wir gemacht haben, wir zeigen was, was du gemacht hast. Oder wie seht ihr das? Ja gut, sonst könnte man ja natürlich aktiv auch als Piratenpartei auf anderen Seiten Kommentare hinterlassen. Das würde ich aber auch nicht machen eigentlich. Was ich von unserer Bochumer Seite ab und an mache, ist Sachen zu liken, die andere Piratenpartei-Facebook-Seiten machen und gelegentlich auch mal was teilen, was ich halt gut finde. Was ich halt finde, was passt. Ja, aber das steht und fällt auch wirklich mit den Aktionen und mit den Inhalten, die wir da schreiben. Also siehst du ja jetzt an dem FAZ-Artikel mit dieser absoluten Mehrheit. Ich habe das halt extra so ein bisschen, ja, mit dieser Frage halt so ein bisschen rausgekitzelt, wie die Leute dazu stehen. Und plötzlich ist dann auch eine Reaktion da. Also ich denke, man kann mit so einer Frage oder einem etwas polarisierenden Statement da schon Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Wenn über den Twitter-Account mehr Aussagen kommen, dann werden sich automatisch auch mehr Follower da einstellen. Ja, das stimmt. Und wie man sieht bei dem Piratenpartei-Account auf Facebook, je mehr, ich sag mal, piratenuneigentliche Themen oder piratentangierende Themen gepostet werden, die jetzt, ich sag mal, nicht offiziell sind oder die irgendwelche Presseartikel sind, sondern eher auch mal was Witziges, desto breiter ist auch die Streuung, glaube ich. Also der Ben macht das zum Beispiel wirklich hervorragend. Also ich habe das für Twitter während des Wahlkampfs gemacht, da hatte ich aber auch mehr Zeit. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, mir fehlt da jetzt einfach auch zwischendurch mal die Zeit, dann irgendwas Interessantes nochmal über den NRW-Twitter-Account rauszuhauen. Ich habe unter Sonstiges dazu mal einen Vorschlag gemacht, der nicht so wahnsinnig viel Arbeit macht. Patrick, es wurde aber gesagt gehabt, insbesondere von Achim, dass auf NRW-Seite jetzt nicht wirklich irgendwelche witzigen oder sonstige Sachen eigentlich, sollten eigentlich die puren Informationen überwiegen. Ja, das ist nicht von mir gesagt worden. Wir haben mal Richtlinien festgelegt, aber ich sag jetzt mal, natürlich muss man bei irgendwelchen humoristischen Geschichten oder Satire, da muss man etwas aufpassen, aber bei den klassischen Presseartikeln, die in irgendeiner Form Thema von uns behandeln, da sehe ich eigentlich kein Problem. Ich würde ja jetzt auch nicht irgendeinen Quatsch da posten. Also ich weiß ja schon, was unser Programm ist und unsere Themen sind und was in irgendwie irgendwelcher Form unsere Zielgruppe ist. Also das wäre jetzt nicht so, dass ich sag mal, irgendwelche Fanseiten von irgendwelchen Leuten oder sowas da posten. Also was der Fulleren hier gerade reingeschrieben hat als Vorschlag, finde ich ja auch hervorragend, ein Wahlprogramm Adventskalender zu machen mit jeden Tag ein quasi Türchen. Da habe ich auch schon mein Plus 1 hintergesetzt. Das ja. Cool. Ja, oder auch angenommene Beschlüsse jetzt vom BPT. Da braucht man ja wirklich nur irgendwie eine griffige Überschrift und einen Link und schon ist das Ding fertig. Ja, das könnte man. Genau, also ich fände es jetzt hier mit NRW gar nicht schlecht, wenn wir wirklich die NRW-Themen nehmen würden. Und ja, man kann ja auch ein bisschen gucken, es gibt ja auch einige Themen oder einige Anträge, die aus NRW gestellt werden. Vielleicht kann man auch da ein bisschen drauf achten. Oder man kann natürlich auch hergehen und sagen, jeden Tag eine kleine Anfrage, die Fraktion gestellt hat. Oder man kann auch einfach alles zusammen mischen. Ja, das wäre das so. Auch. Und es könnte natürlich dann auch jeder für sich machen. Das heißt, die Fraktion übernimmt die Idee und die Bundesleute übernehmen auch die tolle Idee. Also viele Reaktionen im Moment sind auch so ein bisschen, ja, jetzt habt ihr genug gelabert, jetzt kommt mal hier, macht mal, jetzt wollen wir hier ein bisschen Leistung sehen und so weiter. Und ich denke mir, es kommt ganz gut, wenn wir da vielleicht auch ein bisschen mit der Fraktion zusammenarbeiten und uns da die Inhalte holen. Ja, aber wir sollten uns irgendwie so ein griffiges Tag wie, was weiß ich, Piratenthema oder sowas machen und dann irgendwie jeden Tag halt unter dem Tag was posten. Und wenn das dann zufällig mal jemand anklickt, dass er dann direkt auch mehrere Sachen kriegt. Also wir hatten jetzt auf dem Krähennest die Idee, die ganzen Fraktionen anzuschreiben, ob die uns nicht so Minute, eineinhalb, zwei Minuten lange Videostücke zuschicken können, wo irgendeiner drin sitzt und sagt, ich bin der und der, wir haben das und das gemacht aus den und den Gründen und deswegen sind Piraten wichtig in der im Landtag, im Bundestag. Lass mich kurz eben zu Ende erzählen. Ja. Da kam halt die Anmerkung von Klaus Graf. Sollte man vielleicht auch mit Sebastian Nerz absprechen, weil er den Wahlkampfmensch, weil das ja schon auf Wahlkampf hochläuft, weil das bundesweit ist. Da wollte ich, wenn ich hier mit meinen ganz anderen Sachen, die ich nebenbei mache, fertig bin, heute Abend noch eine Mail schicken und das an die vier Fraktionen, den Sebastian Nerz und der GÖA schicken. Also um das ein bisschen auszuarbeiten. So eine Idee finde ich super, vor allen Dingen, weil das möglich ist, dadurch Dinge, die die Piraten schon erreicht haben, als positive Erfolge auch mal möglich sind darzustellen. Auch wenn es halt so kleine Sachen sind, aber wenn man die halt wirklich, wenn du täglich so ein Ding hättest, wäre das auch super. Ja, dann sollten wir mal langsam anfangen zu sammeln. Das stimmt. Und auch in einem Tweet, es kann ja jeden Tag kann ja dann ein Tweet kommen, Adventskalender, Tweet mit einem Programmpunkt oder so. Finde ich gut. Zumindest kann man mit den Programmpunkten auffüllen, wenn uns nichts anderes einfällt gerade. Das heißt, da müssten wir jetzt im Prinzip bis nächste Woche 24, ich sag mal, NRW-Landesverbandsthemen haben und vielleicht 24 Bundes- und 24 Fraktionsdinger oder so. Und dann können wir die entweder mischen oder... Und dann hätten wir noch eine Woche, um es vorzubereiten und dann wird es ja schon losgehen müssen. Wir hätten die Gelegenheit, auf eine BPT da einiges aufzunehmen, ne? Machen wir doch einfach mal ein Pad auf. Habe ich schon gerade. Eigentlich schade. Also was wirklich stimmt, die Erfolge der Piraten, was eben schon verschiedentlich nicht erreicht worden ist, das wird eigentlich nirgendwo gesammelt irgendwo herausgestellt. So, ich habe irgendeine Wiki-Seite, die ist irgendwann mal rumgelaufen. Ich weiß aber den Link nicht mehr. Ich habe ein Pad aufgemacht. Was wollt ihr jetzt machen? Wollt ihr da jetzt irgendwie was über Twitter machen oder wollt ihr dann einen Mini-Podcast machen oder was ist die Idee? Also ich weiß es nicht. Wenn natürlich in Anführungsstrichen über das Krähennest-Pod oder Videocasts 24 kurze 30 Sekunden oder ein Minüter machbar sind bis zum 1.12., wäre das natürlich super. Wir würden sicherlich auch, denke ich mal, 24 Themen finden, die aus dem Landesverband einfach so aus den AKs und AGs kommen. So nach dem Motto, übrigens wusstet ihr schon, im Wahlprogramm bei uns steht ja auch das und das. Also ich denke mal, da findet man auch irgendwie einfach die Sachen mal zusammen. Das also ist halt nicht so spannend. Je mehr ich jetzt drüber nachdenke, umso mehr gefällt mir das. Also gerade so mit diesem, übrigens wusstet ihr schon, unser Wahlprogramm sieht bla bla bla vor oder wir fordern das und das. Ich würde trotzdem vorschlagen, die beiden Aktionen zu trennen. Also einmal den Adventskalender für die Social-Media-Sachen zu machen und übers Krähennest jetzt auch eigentlich schon in Bezug auf Bundestagswahl diese Halbminute oder Einminute oder sowas zu produzieren. Aber das jetzt innerhalb von 2 Wochen oder so hinzukriegen, ist extrem heftig. Deswegen würde ich das jetzt nicht in den Adventskalender packen. Nee, aber die Idee, die ich jetzt habe, ist folgende. Also, dass man Mini-Blogs macht, auf die man dann über Twitter und über Facebook verweist. Also, dass man wirklich nur eben, das ist eine Sache, die kann man morgens eben wirklich schnell zusammenschreiben, wenn man so eine grobe Richtlinie hat, wie man das 24 Tage lang inhaltlich füllt, dass man so 3, 4, 5 knackige kurze Sätze für jeden Tag macht und das dann auch auf der Webseite bei uns veröffentlicht, dann jeweils auf die Startseite packt. Genau, jeden Tag was drin, mehr Inhalt, also das passt ja überall zusammen. Und ich sag mal, wenn das erfolgreich ist und geklappt hat, kann man es ja sogar noch den Niedersachsen empfehlen, das die letzten 24 Tage oder was vor der Wahl zu machen im Januar. Ich würde das beides machen. Ich würde für NRW, für den für uns halt das Landesprogramm nehmen. Und das 24 Sachen vom Machen stellen wir uns irgendwo in der Ecke auf BPT hin. Ich bringe Kamera mit oder wir gehen irgendwo anders in Bochum hin. Kein Problem. Nehmen uns ein paar Leute, sprechen die ein. Und die Sachen mit dem Halbminüter aus den Fraktionen und den Bundesthemen, die nehmen wir dann nächstes Jahr übers Jahr verteilt für den Wahlkampf. Boah, sind wir gut. Ja, ich finde es super auch. Jetzt habe ich gesehen, eben hat irgendjemand was geschrieben, das war schon wieder weg. Adventskalender, siehe Sonstiges, dann sind wir quasi jetzt, wo kann man das denn alles mal jetzt notieren? Hast du ein neues Pad dazu schon gemacht? Achim? Für den Adventskalender habe ich ein neues Pad aufgemacht, ansonsten bin ich im aktuellen Pad drin und schreibe einfach so die wichtigen Sachen gerade raus. Ich mache jetzt mal Folgendes, ich packe mich da jetzt mal als Verantwortlicher bei dem Adventskalender hin, also diese 5 Zeilen, die kriege ich morgens hin, aber ich bitte da wirklich um Hilfe im Pad, also in dem neuen Pad, was da drunter steht, dass man da einfach so ein paar Themen mal auflistet, dass wir da so ein bisschen Grund drin haben. Fulleren, du hattest ja quasi die Idee, hast du da, ich sag mal, inhaltlich auch schon an Sachen gedacht oder selber schon ein bisschen weiter gesponnen, denn vielleicht hast du ja die ein oder andere... Halt nicht. Leider nicht. Okay. Ich stecke halt im Moment hauptsächlich in einem anderen Projekt drin und da bleibt nicht genug dafür übrig. Aber das fiel mir halt jetzt mal so auf, dass man einfach mal mehr Inhalte unter die Leute bringen muss. Also das machen wir jetzt einfach. Wir füllen das und wenn ich nicht zurande komme, dann schreie ich laut um Hilfe. Jo, schrei mal. Gut, ansonsten habe ich jetzt an Patrick und an Rhymebase, euch beide will ich jetzt einfach dazu verdammen, ein bisschen die Bitte, dass ihr bei dem Facebook-Account da mal so ein bisschen Socializing macht. Also vielleicht also auch mit anderen Seiten, in Anführungszeichen, Betreibern sprecht, euch mal so ein bisschen quer verbindet und versucht da so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu erreichen. Ja, also ja, ich muss sagen, aus meiner Erfahrung mit der Betreuung der Bochumer Seite das hochgerechnet, weil wir in etwa das Zehnfache auf der NRW-Seite haben. Wir haben auch in etwa so das Zehnfache an Leuten, die sich angucken. Es ist teilweise schwierig. Also klar kann man es machen mit anderen Facebook-Seitenbetreibern von den Piraten, aber da wird wahrscheinlich nicht viel passieren. Ich hoffe, ich klinge nicht zu pessimistisch, aber wir werden sehen. Mühe geben kann man sich, das ist auf alle Fälle klar. Es muss ja auch nicht morgen perfekt sein. Das Ziel ist ja wirklich eher ein mittel- bis langfristiges. Also, dass man bis spätestens Mitte nächsten Jahres da wirklich eine deutliche Steigerung sehen kann. Nein, ich tagge relativ oft sozusagen die Nachbarverbände Dortmund. Teilweise sage, hey, könnt ihr das bitte teilen? Und es wird meistens nicht geteilt, obwohl eigentlich deren Facebook-Admins sehen müssten, dass, also die kriegen ja dann auch so eine Benachrichtigung, dass sie getaggt wurden. Und da passiert meistens leider nichts. Aber da müssen wir einfach sehen, dass wir ein Bewusstsein schaffen, dass die anderen auch mitarbeiten müssen. Okay, wobei mir ist jetzt eine Sache wichtig, dass das also nicht nur innerhalb unserer Blase Piraten bleibt, sondern das sollte ja so ein bisschen rausgehen, weil wir wollen ja im Prinzip Wähler und Neugierige gewinnen. Das ist nämlich sonst immer die große Gefahr, wenn ich also beispielsweise sehe, bei Facebook habe ich irgendwie 400 und Freunde und davon ist also knapp die Hälfte sind Piraten, würde ich jetzt mal schätzen. Ich weiß übrigens inzwischen was. Den Vimeo-Account, über den verfügen Toso und der Alexander Reinshagen. Letzterer ist gerade in Afrika, also müssen wir den Toso ansprechen. Mach mal. Ja, spricht irgendwie direkt, also sowieso mit Toso oder wie machen wir das? Ja, twitterst du den mal an, Achim? Ich befürchte, dass der da nicht antworten wird. Ist ja nicht so viel auf Twitter. Sonst anschreiben kann ich den Bomber. Ich sehe gerade, wir haben ja im Kanal die Susanne, glaube ich, aus Niedersachsen. Ist das richtig? Apropos Niedersachsen, ich habe heute mit dem Torben Friedrich telefoniert und dem diesen Flyer, an den ihr euch vielleicht noch erinnert, angeboten für den Wahlkampf und der war super begeistert. Wir haben die Texte festgelegt und der legt das jetzt da dem Vorstand vor und bespricht das mit seinen Leuten. Und das soll dann wahrscheinlich auch mit in die Kampagne einfließen, die am Montag vorgestellt wird. Da hat er mich auch mal reingucken lassen. Die haben wirklich großartige Arbeit geleistet. Ich bin sehr gespannt auf die Reaktion. Okay. Ich hatte nämlich bei dem letzten Bund-Länder-Presse-Mumble am 8. Da mal alle eingeladen, die Lust haben, bei uns mit reinzuhören. Und jetzt sehe ich nämlich hier im Pad, dass die Susanne eben geschrieben hat. Wir können sie leider nicht hören, das ist richtig. Hat sie auch da nochmal gerade reingeschrieben. Da habe ich gleich auch noch einen Punkt zu Sonstiges. Aber ich weiß nicht, wir sind eigentlich noch nicht fertig oben, oder? Sind wir schon durch mit dem... Also hier kommen noch bestimmt noch ein paar Sachen zu dem Adventskalender rein. Okay, also vielleicht ist es ja auch was für Niedersachsen jetzt, weil ich sie gerade jetzt hier erkannt hatte erst im Mumble. Ja, und da bin ich jetzt irgendwie ein bisschen mit reingeschossen gerade. Also wir sind eigentlich noch beim Adventskalender, oder wo wir gerade? Achim? Ich denke schon, oder? Es ist mir egal. Also wir können jetzt gerne auch weitermachen, weil der soll einfach von den Leuten zwischendurch mal gefüllt werden. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass da hier zwischendurch sich mal einer im Pad verirrt und was reinschreibt dann. Stehen da schon einige Sachen jetzt mittlerweile drin, so ist es ja nicht. Ja, vielleicht einfach nochmal das Pad die Tage irgendwann über die ÖA-Liste schicken. Eigentlich kann man weitermachen, oder? Gut, Treffen ÖA mit Fraktion, das steht ja immer noch an. Jetzt hatte der Ingo ja irgendwann mal geschrieben, wir sollten da einfach mal einen Termin festlegen. Ich tue mich da etwas schwer, weil wenn wir jetzt einfach einen Termin festlegen, werden wir dann mit Sicherheit mindestens ein oder zweimal erschreckt feststellen, dass die Fraktion als Ganzes nicht da ist oder sagt, da haben wir so viel zu tun, dass wir das verlegen müssen. Wie machen wir das am dümmsten? Ja, wir sollten einen Termin nehmen, wo keine Plenarsitzung ist. Ja, so viele gibt es da gar nicht. Die Frage ist, wollt ihr wirklich mit der gesamten Fraktion? Da bleibt eigentlich nichts anderes als direkt im Anschluss einer Fraktionssitzung. Ach, auch das wird schwierig. Insofern würde ich das mit ganzer Fraktion einfach absehen, sondern versuchen, möglichst viele zu kriegen. Das ganze Eknicken, die haben alle so viele Termine. Das ist jetzt das eine. Das andere ist, Achim, der Fitz wollte uns ja anschreiben. Das, weiß ich nicht, da haben wir noch nichts gekriegt, ne? Nee, ich will einfach nur nicht, dass wir nachher uns den Vorwurf dann auf einmal gefallen lassen müssen, dass wir da nicht aktiv drauf hingewirkt hätten, dass wir uns endlich mal hinsetzen. Wobei die Diskussion, die entstehen sollte, ist ja jetzt unter anderem durch die drei Blogbeiträge, von denen einer ja weitreichende Resonanz gefunden hat, angestoßen worden. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob diese Diskussion auch innerhalb der Fraktion angestoßen wurde. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen, Oliver. Heute haben wir dazu, und das ist auch gut so, weil die Presse hat natürlich gelauscht, heute hatten wir dazu gar nichts in der Fraktionssitzung. Aber was interessant war heute in der Fraktionssitzung, war, dass Kai sein, also der hatte ja diese Initiative in dem Nordrhein-Westfalen Liquid gestellt und so wie ich das mitbekommen und verstanden habe, ist die wohl angenommen worden. Zwar nicht bindend, aber als Richtschnur. Und welche drei Blogbeiträge, auf welche bezogst du dich da, Achim? Moni, Joachim und Daniel Düngel. Ah, okay. Und Daniel Düngel habe ich heute einen Podcast gemacht. Die habe ich auch über Twitter direkt hintereinander rausgehauen am Sonntag. Ja, weil von Daniel, den kenne ich nicht. Ich kenne aber einen von Michelle noch aus der Zeit, jetzt von gestern oder vorgestern. Genau sowas müssen wir auch in den Social Medias haben. Eine Sammlung von allen Blogbeiträgen von den Fraktions-MDLs. Also da müssen wir die Augen aufhalten und da müssen wir auch nochmal ganz klar sagen, das muss uns weitergegeben werden. Ist das Pad gerade abgestürzt? Theoretisch, und das wollen wir auch von einer neuen Webseite der Fraktion machen, kann man ja alles durch RSS-Feeds einsammeln. Das sind ja alles WordPress-Blogs. Insofern dürfte das mit einem kleinen technischen Trick nicht nötig sein, dass jemand jeden Tag 20 Blogs durchklickt. Das ist richtig. Genau, das haben wir ja im Übrigen auch. Wir haben ja auch so ein Tool bei uns auf der Webseite laufen. Aber ich denke, kommt die noch dieses Jahr, eure Seite? Na, ich hoffe doch, dass die jetzt kommt. Wir haben heute die letzten Fotos gemacht. Wir haben schon die Daten gesammelt und die Daten für die Nebeneinkünfte. Und ja, also ich glaube, Ingo ist da ganz gut dabei, die Daten zu sammeln, damit jetzt auch mit Inhalt starten kann. Ich habe da Hoffnung, dass es noch vor Jahresende was wird. Cool. Ja, da könnte man ja gleich mal die Frage stellen, die Sache mit dem dem gläsernen Einkommen der MDLs. Machen da jetzt wirklich alle mit? So können wir uns da sicher sein? Und wenn ja, dann sollten wir da nicht von der ÖA auch ein PM in dem Moment, wo wir da den Beleg sozusagen haben, da von der ÖA eine Pressemitteilung raushauen? Ganz kurz noch vorher, die Blogbeiträge wurden natürlich bei uns diskutiert, nur halt nicht in großer Runde, weil ich glaube, wir haben da gut dran getan, das erstmal aus der Fraktionssitzung heute rauszulassen. Wir waren eh ein bisschen über der Zeit. Die transparente Abgeordnete ist natürlich mal mehrere Dinge. Also einmal die Einkünfte ist, ich glaube, da sind wir jetzt sehr weit. Ich weiß nicht, ob das Pad öffentlich ist. Unser Pad, ich konnte jetzt auch nicht nachgucken, unser Pad ist auch abgestürzt. Wir haben also so ein Pad gemacht, wo alle ihre Nebeneinkünfte reinschreiben. Und da fehlen jetzt noch zwei. Und das sieht relativ vollständig gut aus. Die Einkünfte als Abgeordneter sind eh klar. Das Einzige, was natürlich immer etwas schwierig ist, die Einkünfte sind ja, das ist ja sowas wie Umsatz, ne? Wir müssen dazu dann natürlich alles von bezahlen, inklusive Arbeitsmittel und Mitarbeiter teilweise. Das Gläsern darzustellen ist kein Problem. Wir haben jetzt noch nicht darüber gesprochen, wie man zum Beispiel sowas wie Termine mit Lobbyisten gemeinsam veröffentlicht. Das wäre vielleicht nur noch ein zweiter Schritt. Also ich warne davor, also unabhängig von NRW, wenn NRW das macht, eventuell, aber ich glaube es nicht, solche Sachen wie auf den letzten Cent, Davor warne ich, weil ich glaube, das wird nicht gehen. Und auch immer diese Schlagzeilen Piraten machen das, also alle Piraten, also bundesweit, machen das öffentlich, weil es gibt wohl auch in Berlin ein oder zwei, speziell fällt mir da jetzt ja der Alex ein, die das halt noch nicht machen. Ne? Also das kann uns wieder auf die Füße fallen. Ne? Wenn da nur ein oder zwei nicht mitmachen und im Moment machen ein oder zwei nicht mit, kann uns das auf die Füße fallen, wenn wir sagen, einfach bundesweit pauschal, Piraten machen alle ihre Nebeneinkünfte tritratrulala öffentlich, weil das ist leider noch nicht der Fakt. Das kann man ja anders anpacken. Hier wurde ja der Vorschlag gemacht, die PM zu machen, wenn auch die Webseite da ist, was ich durchaus sinnvoll halte, und dann sich darauf zu beziehen, hier ist jetzt ein Ort, wo die veröffentlicht werden. Und da muss man ja nicht mit dem Holzhammer auf die anderen einschlagen, sondern schlicht und einfach zeigen, was man hat. Und ich bin da zuversichtlich, dass das ganz gut und transparent dargestellt wird. Es wird natürlich ein bisschen schwierig, das ist ein Problem mit diesem auf dem Cent, genau. Viele von uns, da beschränken sich die Einkünfte auf Kapitaleinkünfte oder wenn es Selbstständige sind, die im Grunde ihren alten Job als Selbstständiger noch ein wenig nebenbei machen, weil sie schlicht und einfach auch auslaufende Verträge mit Kunden sozusagen haben. Die haben natürlich auch nicht sofort in dem gleichen Monat ihre Einnahmen, die sie veröffentlichen können, sondern die können im Grunde mit der Steuererklärung das veröffentlichen. Das ist natürlich etliche Monate später, als diese Einnahme stattgefunden hat. Das sind so kleine Probleme, die müssen wir aber einfach hoffentlich gut vermitteln. Jetzt habe ich eine Bitte, lass uns mal wieder zurückkommen zu dem, was wir eigentlich mal besprechen wollten. Du meinst, sorry. Nee, es war ja interessant, aber und ich habe die gleichen Fragen im Prinzip ja auch schon die Tage gestellt, also unter anderem am Montag bei diesem Transparenztreffen. Wir sind drauf gekommen, über den Punkt Treffen mit Fraktionen. Ja, aber ich habe jetzt das Problem, ich komme nicht ins Bett rein, aber andere wahrscheinlich auch nicht. So ist es. Weg ist es, ja. Okay, dann habe ich eine Fleißaufgabe für euch. Ich habe auf der Wiki-Seite und in der Protokollvorlage den Namen jetzt nochmal ordentlich eingetragen. Könnt ihr das bitte kurz kontrollieren, ob ich irgendjemanden vergessen habe? Kannst du die Wiki-Seite kurz hier in den Mumble-Chat posten? Danke. So, und unten im Workspace, da gibt es einen Menüpunkt Protokollvorlage. Da stehen dann die Namen auch nochmal genauso drin. Nee, Oliver, der Punkt war ja, also das Ganze ist nur dann sinnvoll, wenn wirklich alle da sind, beziehungsweise die da sind, die nicht sowieso wie du beispielsweise sehr regen Kontakt zu uns haben. Und weil ich muss mich nicht mehr mit Michelle oder mit Daniel Dümmel unterhalten. Das ist in Ordnung. Also das Problem sind ja andere, beziehungsweise das Problem ist, dass einige offensichtlich halt in der Vergangenheit zumindest nicht mitgekriegt haben, aus welchen Gründen auch immer, wie sich halt bestimmte Dinge in der Außendarstellung dann wiederfinden. Und da ist es wenig sinnvoll, wenn wir da jetzt mit Ingo Schneider drüber sprechen und mit Daniel Düngel und mit Michel Marsching und mit Kai oder mit dir, weil ihr wisst das alle, denke ich, was da los ist. Ja, also hier wurde der Vorschlag gemacht nach einer Fraktionssitzung, ist in den nächsten Wochen, glaube ich, schwer, weil wir haben jetzt nächste Woche Sitzungstag, Plenarsitzung, Sitzungswoche, Plenarsitzungswoche und dann ist der 18. Dezember. 18. Dezember wäre natürlich möglich, ich hoffe, dass dann auch alle da sind. Das wäre dann Dienst, der im Grunde so der Abschlussdienstag des Jahres, letzte Fraktionssitzung und ich glaube, ich habe da zum Beispiel auch noch keine Termine. Ansonsten wäre wahrscheinlich am ehesten der Montag, weil da keine Sitzungen sind, möglich. Das sind natürlich unsere AK-Sitzungen, aber die haben natürlich feste Zeiten und da ist zumindest vorher noch ein bisschen Platz. Wann wäre denn vorher? Ja, die erste beginnt immer um 12. Da haben wir zwar um 10 Uhr die Vorstandssitzung, aber so 11 Uhr oder sowas könnte ich mir da vorstellen, dass das Sinn macht. Die Frage ist halt, ist das dann aus deiner Sicht sinnvoll? Also sinnvoll war es aus meiner Sicht im Juli und im August beispielsweise. Und sinnvoll ist es aus meiner Sicht auch dann, wenn wir wirklich mal einmal Tacheles reden. Das muss dann noch nicht zwingend gestreamt werden, aber dass ich das einfach, weil ich habe das in Einzelgesprächen zum Beispiel festgestellt, dass viele Leute von euch über bestimmte Missstände gar nicht Bescheid wissen. Und mir ist es da einfach ein Anliegen, dann hinzugehen und zu sagen, Achtung, das ist die Situation und das hat die und die Dinge haben während des Wahlkampfs hervorragend funktioniert und sie funktionieren auf einmal nicht mehr. Und dass man dann hingeht und sagt, okay, wie seht ihr das? Und da will ich dann auch wirklich mal Druck von 20 Leuten haben, also dass da nicht nur irgendwie zwei, drei Leute sitzen, die sowieso sagen, Achim, du hast ja recht. Okay, da brauchst du tatsächlich alle. Das Pad geht wieder. Zumindest brauchst du dafür eine Mehrheit, dass wenigstens so 10, 15 Leute da sind, ja. Tja, dann kommt für mich, also ich kenne mich relativ wenig aus, aber irgendwie nur der Fraktionssitzungstag irgendwie in Frage, ne? Ja, aber dann auch nicht mehr wirklich dieses Jahr. Tja, ich weiß auch nicht, ist schwierig. Ja, sei denn, man nimmt den 18. Dezember. Oder wir trollen die Klausurtagen. Ja, aber jetzt passiert genau das, was ich, das ist, ich hasse es manchmal recht zu behalten, ne? Aber es passiert genau das, was ich im Juli oder im August schon gesagt habe. Ne? Also das, also ich finde es ein Unding, dass man, wenn man im August plant, sich kurzfristig zu treffen, dass das innerhalb einer Partei, die eigentlich recht kurze Kommunikationswege hat, ein halbes Jahr dauert, bis man es dann wirklich hinkriegt. Also ich habe bisher so Fraktionssitzungen ja verfolgt. Erstens werden da ja ziemlich viele Pausen gemacht und es gab auch etliche, die waren dann immer schon irgendwie 14 Uhr oder sowas zu Ende. Warum kann man sich danach nicht noch treffen? Dauern die jetzt plötzlich doch wieder bis in die Nacht? Habe ich bisher nicht das Gefühl. Ja, die sind jetzt immer um 14 Uhr zu Ende, weil danach halt schon Sitzungen und andere Termine sind. Da erwischt man halt nicht mehr alle. Genau, dann sind die Ausschüsse und so, ne? Und um 9 Uhr vor der Fraktionssitzung ist unzumutbar für die Anreisenden, ja? Also, ich will jetzt keine Fraktion bashen, aber wenn du jeden Dienstag mal die Timeline der 20 Piraten verfolgst, dann wirst du hier und da ab und zu erleben, dass der ein oder andere überraschend im Stau steht oder doch verhindert ist oder einen Termin hat. Wie lange würde das denn gehen, schätzungsweise? Ich überlege jetzt, eine Stunde oder anderthalb oder was? Was ist realistisch? Also ich hatte im August hatte ich ein bisschen was vorbereitet und das wäre also in der jetzt von A bis Z durchgesprochen an einem Stück etwas 20 Minuten vielleicht gedauert plus Diskussion. Also normalerweise 45 Minuten, maximal eine Stunde. Könnte deshalb meine Überlegung, könnte man das nicht irgendwie da mitten rein quetschen mit der, ja, ich weiß, es klingt doof, aber es gibt halt wenig Termine, irgendwie da reinquetschen in eine Fraktionssitzung, in die Tagesordnung? Na, ich war bisher davon ausgegangen, dass das deutlich länger dauert. Aber Problem ist natürlich, wir haben jetzt den 20., wie gesagt, ist die Woche Antragsdienstag, wo die Anträge raus müssen. 27. ist der Dienstag vor Plenarsitzung. 4. ist wieder Antragsdienstag. 11. ist den Dienstag vor Plenarsitzung. Dann haben wir den 18. Dezember. Ciao, Olga. Würde ich auch schon sagen, sicherheitshalber den 18. Dezember festmachen, bevor wir gar keinen Termin in nächster Zeit mehr haben, oder? Ja, und Achim, du weißt auch, 20 Minuten ja, aber da sind dann schnell anderthalb, zwei Stunden weg, wenn man wirklich danach in die Diskussion nochmal kommt. Ja, das ist, wie gesagt, also so ein bisschen abhängig davon, ob es gestreamt wird und wer da alles ist, kann das also durchaus auch dann wirklich blutig werden. Also blutig nicht, aber es kann, ich hoffe ja, dass es konstruktiv wird. Ne? Und, es werden sicherlich Meinungen aufeinandertreffen und das wird natürlich dann dauern, logischerweise, vermute ich doch. Und das Ziel soll ja sein, dass das... Also ich habe das jetzt auf Mailinglisten auch schon ein paar Mal probiert, dass das in der Zusammenarbeit dann mal fluppt richtig und dass das nicht immer so Einzelaktionen sind, die dann funktionieren. Also das fängt schon an, das habt ihr eben auch diskutiert, so Sachen wie, dass man beispielsweise Informationen mal gebündelt erhält. Ich habe das Kai irgendwann mal die Tage geschrieben, dass es verdammt schwierig ist, wenn man also wirklich mal morgens eine halbe Stunde Zeit hat und 5 Minuten eben was suchen möchte, dann geht die halbe Stunde für Suchen drauf und dann kann man sich inhaltlich damit nicht beschäftigen. Also Beispiel ist, ich habe nach einem Antrag für die E-Zigarette gefragt. Da haben mir dann 1000 Leute erzählt, ja, der existiert, aber ich habe ihn an irgendwo gefunden und habe ihn dann 6 Tage oder 5 Tage später gesehen. Da hat der Nico Michaelis ihn dann doch mal auf der Webseite und auf der 20-Piraten-Liste veröffentlicht. Und ich meine, ich bin jetzt wirklich keiner, der nicht wirklich viele Kanäle liest. Also ich gucke mir Twitter an, ich gucke mir den Fraktionsblog an, ich lese die Mailingliste der 20 Piraten. Ich versuche jede Fraktionssitzung, die ihr macht, zumindest das Protokoll zu lesen, was auch nicht immer ganz einfach ist, weil ein Verlaufsprotokoll liest sich nicht so toll, wenn man nur 5 Minuten Zeit hat, wie ein Ergebnisprotokoll, ne? Also ich muss sagen, ich meine, ich war ja schon da und habe hier von AKR Wifi mit ein paar Referenten gesprochen hier und auch mit MDLer und die kamen uns relativ gut entgegen und die Zusammenarbeit weitet sich jetzt aus und wir haben jetzt in, glaube ich, 10 Tagen den 2. Termin jetzt schon. Natürlich nicht mit allen zusammen, sondern eben nur mit 5, 6 Leuten von denen. Ja, ja, und das Problem für die AG Öffentlichkeitsarbeit beziehungsweise für das Presseteam ist halt, man muss eigentlich eine Essenz regelmäßig ziehen können oder im Idealfall präsentiert bekommen. Genau, und das stellen die uns zur Verfügung, die Referenten. Die bauen uns sowas zusammen, was eben im Landtag läuft. Nein, ihr redet aneinander vorbei. Dass man einzelne Leute aus einem Fachbereich findet, ist gut und schön. Aber das ist jetzt hier nicht der Sinn der Übung. Also Achim will schon alle auf einem Haufen haben oder fast alle auf einem Haufen. Ja, und die alle auf einem Haufen zu kriegen, das ist jetzt das Problem. Ja, zur Aussprache macht es ja auch Sinn, dass alle erstmal auf einen Haufen sind. Genau, das ist das eine. Und das andere sind dann ja, ich sag mal, fachlich-inhaltliche Sachen, irgendwie quasi so eine Art Briefing über alle Themen zusammen, wo es auch schön wäre, wenn wir da irgendwie was Überblickartiges bekämen. Aber ich denke, das ist eher Inhalt dann auch dieser Gespräche oder dieses Gesprächs. Eben, wir haben uns auch jetzt auf ein Teilarbeitspad geeinigt und sowas wäre für die ÖA und übergreifend mit der Fraktionspressesprecher und so weiter ja auch sinnig. Aber das bringt ja nichts, wenn wir jetzt hier da weiter nochmal, weil das sind ja an so vielen Stellen sind da ja immer schon mal Ideen gekommen. Auch wenn, dann bringt das ja wirklich nur was, wenn wir da jetzt einen Termin mal machen, Achim, und nicht jetzt quasi auch wieder an einzelnen Punkten davon rumdenken. Ja, ich denke, der Achim hat schon recht, dass wir erstmal ein Gesamtgespräch führen sollen mit den meisten Leuten, dass wir uns wirklich da mal einigen, wie es denn ablaufen soll und dass wir ein paar, naja, Meinungsverschiedenheiten vielleicht aus der Welt schaffen können. Und da komme ich wieder zurück. Ich sehe, also die einzige Möglichkeit wäre, das irgendwie in die Tagesordnung, in die Fraktionssitzung reinzuschieben, irgendwie eine Stunde dort platt zu machen. Dann können dann Leute auch rauslaufen, sich einen Kaffee holen oder keine Ahnung was oder eine rauchen, aber dann hast du die meisten auf einem Haufen, die dann angesprochen werden sollen. Ansonsten halte ich das für illusorisch, in der näheren Zukunft einen gemeinsamen Termin zu finden. Wie Oliver schon sagt oder jetzt gerade auch geschrieben hat, hier am 8. Dezember eben nach der Fraktion. Olli, 11 Uhr oder 14 Uhr? Ich muss erst mal ein Mikrofon wieder suchen. Hätte jetzt 14 Uhr vorgeschlagen, aber ihm wurde gesagt, okay, mitten in der Fraktionssitzung ist vielleicht attraktiver. Ich glaube, es wird sicherlich Dinge geben, die man am 18. noch besprechen muss. Zum Beispiel nach Betrachtung der Plenarsitzung und sowas. Und auch Haushalt, der ja dann über die Weihnachtsferien bearbeitet werden muss. Aber ich sehe da genug Platz dann in der Fraktionssitzung. Ich glaube nicht, dass eine Fraktionssitzung direkt vor einer Plenarsitzung gut ist, wenn man viel Raum haben möchte für das Thema. Es könnte sein, dass dann manche Leute auch einfach deshalb nicht konstruktiv drangehen, weil ihnen die Zeit dafür zu schade ist, weil sie gerade irgendwie ihren Antrag geschrieben haben und noch was da regeln müssen und so ein Kram. Das solltest du aber nicht in der Öffentlichkeit sagen, was du gerade gesagt hast. Doch, das sage ich auch in der Öffentlichkeit. Weil das wäre nämlich sehr traurig, wenn die Zusammenarbeit mit dem Landesverband wesentlich weniger Priorität hätte als ein einzelner Antrag, den man gerade vielleicht schreiben will. Weil es ist ja nicht so, dass wir das nicht schon im Sommer mal eingefordert haben. Das ist richtig. Im Grunde wäre heute ein guter Tag gewesen. Mal so nachbetrachtet, aber das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Vorbei. Also ich könnte in einer Viertelstunde da sein, aber ich glaube, das hilft allen anderen nicht. Nee, und ich bin da auch, wie gesagt, also seit dem letzten Mal, ich hatte mir Babysitter alles besorgt und am Abend vorher dann halt hinterher telefoniert, um festzustellen, es findet nicht statt. Und da so einen Scheiß mache ich nicht mehr mit. Also ich fahre auch knapp 2 Stunden bis Düsseldorf. Okay, das war also Olli, nicht gut kommuniziert, weil ich wusste zwar, Oliver, dass das ihr macht doch immer eine Pause in der Mittagspause. Waren nicht informiert, insofern das machen wir dann besser. Jetzt du. Oliver, ihr macht doch immer eine Pause. Kann man es soll ja auch nicht gestreamt werden, also das wäre jetzt ein bisschen doof. Ihr macht doch eine Pause. Wann war die nochmal? 11.30 Uhr oder irgendwie so. Dass man in die TO reinschreibt, also dass man die Pausenzeit also ein bisschen ausdehnt nach oben, nach unten und dann während der Pausenzeit das Ding hier ohne Stream abwickelt. Dann können die Leute, die es nicht interessiert oder sich dann Kaffee holen oder zwischendurch und dann sind aber alle da auf jeden Fall. Wäre das nicht eine Option? Ja, wenn es Kaffee wäre, würde das klappen. Also viele sind zwischendurch und führen Telefonate oder das sind bei uns in der Fraktion nicht wenig, gehen raus, eine rauchen. Ne? Ja, das wäre aber nicht das Problem. Na, ich glaube, das macht keinen Sinn. Also irgendwo dass man so eine anderthalb Stunde Pause macht und währenddessen, also offiziell Pause, den Stream abschaltet und währenddessen läuft diese Sache, weil das wäre, glaube ich, die wahrscheinlichste Möglichkeit, dass man wirklich alle zusammen hat. Also mach's mal nicht so kompliziert. Erstens, ich bin grundsätzlich für Transparenz, nehme nur Rücksicht auf Leute, die sich dann unwohl fühlen. Ich habe da kein Problem mit. Wir können das gerne alles öffentlich besprechen. Und so zwischen Tür und Angel halt auch schlecht. Zweitens, wenn ich das in eine Pause packe, werte ich das inhaltlich ab und da habe ich auch keinen Bock drauf. Genau. Also dann lieber direkt 14 Uhr anplanen und dann hat man den Zeitpunkt da stehen, gut ist. Kann man trotzdem ein bisschen vorher da sein, vielleicht noch was essen mit dem einen oder anderen vorher. Also ich habe persönlich jetzt auch kein Problem, das eher in der nächsten Dienstage zu packen. Aber ich habe das Gefühl, dass der Raum dann dafür zu klein ist. Wir haben zwar gerade keine solche Baustellen, die immer so ewig lange dauern, im Blickfeld. Also wo man ewig diskutiert um nichts, gibt's ja immer mal wieder. Aber allein das Durchgehen der Tagesordnung, wer macht welche Rede und wie sind die Empfehlungen und sowas, das ist halt an diesen Dienstagen halt das Wichtigste. Und dann kommen noch so ein paar andere Sachen dazu und dann ist es wieder, dann hat man plötzlich, reist man 2 Stunden an und hat effektiv dann doch nur 20 Minuten. Ich weiß nicht, ob uns das glücklich macht. Ich denke, wenn wir langfristig jetzt schon sagen könnten, okay, 18. Dezember, da können sich viele Leute darauf einstellen, dass wir eben uns treffen und dann sind umso mehr Leute auch da. Pass auf, Oliver, du sprichst das bei euch mal an. Das soll ein fixer Termin sein, der soll auch eine gewisse Priorität haben, weil sonst ist das Ganze sinnlos. Also nochmal, es muss also auch da die Bereitschaft von 95% der 20 Fraktionsmitglieder da sein, zu sagen, ja, wir machen da mal was zusammen. Ja. Was hat denn der Bernd da gerade geschrieben, links im Channel? Nur was mir mal so nebenbei gesagt wurde. In einem Podcast oder wie? Nee, so live ins Gesicht. Heavy. Richtig. Aber das ist auch das, was man so mitkriegt. Und das nochmal zu unterstreichen, der Achim hat schon recht, seinen Einwand verstehe ich, dass eine Pause das Ganze negieren würde, also wenn das offiziell als Pause liefe. So war das von mir nicht so ganz gemeint, also ich wollte nicht zwischen Kaffee und Zigarette, dass das stattfindet, sondern mir ging es jetzt um eine zeitnahe Terminfindung und das war jetzt ein Kompromissvorschlag von mir. Aber ich verstehe Achim schon, wird da runtergespielt oder so und ach, ist ja nicht so wichtig. Nee, das sollte natürlich nicht sein. War Achim? Ja, ich bin da. Was haltet ihr, habt ihr denn schon mal mit dem Dreier-Presse-Team von der Fraktion irgendwo ein längeres Gespräch oder ja, Treffen gehabt? Alles ist, das läuft alles. Warum genau ist man nochmal auf den Dienstag limitiert? Ich weiß es nicht. Also, Woche hat noch mehr Tage. Ja, aber der Dienstag ist offensichtlich der Tag, bei dem die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass die Masse der Fraktionsmitglieder dann auch wirklich in Düsseldorf im Landtag ist. Also ruft einfach mal die Seite www.landtag.nrw.de auf und dann sieht man diese gestreiften Tage sind Plenartage. Und vor diesen Plenarwochen sind Ausschusssitzungswochen und das ist halt die Sache, dass dann die Mittwoch, Donnerstag, Freitag im Grunde belegt sind komplett. Die Montage gingen auch noch, hatte ich ja auch vorgeschlagen, wäre möglich, da hat man dann ein kleineres Zeitfenster, aber das wäre dann fest. Die Montage sind die Tage, wo sich die AKs treffen. Ich finde immer noch blöd, dass sie sich AK nennen, also das sind die Fraktions-AKs. Und also die thematischen Treffen, die wir auch streamen. Und dann sind da Dienstags Fraktionssitzungen und nachmittags. Beim Dienstag sind meistens organisatorische Treffen. Sonst könnte man ja schön in den Nachmittag legen. Aber da sind dann die Treffen des Ältestenrats, die Treffen der Fraktionsgeschäftsführer, die Vortreffen für die Ausschüsse und so ein Kram. Sind am Dienstag nachmittags. Das heißt, die Hälfte der 20 Piraten hat dort meistens andere Termine und die man vielleicht möglicherweise auch verschieben kann. Aber die andere Hälfte halt nicht. Deshalb sind wir natürlich dummerweise, weil wir keine sitzungsfreie Woche mehr haben, außer diese hier, und wir dort aber Donnerstag, Freitag schon verplant haben, ja, und morgen ist mir dann doch ein bisschen kurzfristig, ja, ist im Grunde nur so richtig die Woche nach den letzten Plenartagen frei und dann ist der Dienstag auch am besten. Ja, man könnte es natürlich auch vorher auf den Dienstag setzen und vielleicht versuchen, den Nachmittag zu nehmen oder den frühen Abend. Ich will aber nicht allzu größte Hoffnungen machen, dass dann wirklich alle da sind. Ja, also nochmal, ich sage das nochmal einmal sehr deutlich, das darfst du gerne auch so weitergeben. Ich habe letzte Woche, also es ist jetzt knapp 10 Tage her, insgesamt 5 oder 6 Fraktionsmitglieder angeschrieben. Da ging es jetzt aber mehr, also da ging es um diese Sachen hier mit Account bei Facebook und Mitarbeiter der ÖA. Davon haben 2 geantwortet und 3 haben noch nicht mal in irgendeiner Form Zeit gefunden, da zu antworten. Und wenn sie nur gesagt hätten, nee, ich habe einfach keine Zeit mehr, waren aber in der Lage, auch sehr ausführlich auf der NRW-Liste irgendwelche Postings zu irgendwelchen Schwachsinnsthemen loszuwerden. Und ich möchte einfach, dass das Ding wirklich eine gewisse Priorität und auch also Wichtigkeit hat, inhaltliche. Machen wir das so, du sprichst das an und sondierst mal so die Bereitschaft, sich an diesem Tag dann auch wirklich mal eine Stunde mit dem Landesverband beziehungsweise mit der AG Öffentlichkeitsarbeit auseinanderzusetzen, seitens der Fraktionsmitglieder, nicht seitens irgendwelcher Referenten. Und dann werden wir ja mal sehen, wie das Feedback ist. Oliver, ich bin kein Mitglied der AG Öffentlichkeitsarbeit, ich bin hier nur als Gast. Ich möchte dich bitten, Achim hat das in meinen Augen viel zu höflich angesprochen, tritt die mal alle in Arsch. Ich glaube, auf Dienstag müssen wir uns einigen, anders geht's irgendwie nicht, sonst kriegst du nicht alle an einen Tisch. Tritt die mal richtig bitte in den Arsch, dass die sich mindestens eine Stunde freischaufeln für einen gemeinsamen Termin. Dankeschön. Ja, und damit das klappt, schlage ich trotzdem den 18. Dezember vor, auch wenn es noch weit hin ist. Ich weiß, es ist ein ganzer Monat. Ich schlage dir trotzdem vor, damit es die Erfolgsaussichten hoch sind. Ich danke dir. Gut. Sollen wir irgendwie eine Deadline festlegen, also zu wann das dann wirklich festgezogen wird, also heute in 14 Tagen, also am 27., dass wir das spätestens dann wissen? Können wir machen. Okay. Gut, da können wir weitermachen. Nächstes Thema aus dem Request-Tracker ist mal eine einzige Geschichte. Ist wieder eine Einladung zu einem YouGov-Webinar. Der Uwe hat mal eins mitgemacht. Wenn du willst, kannst du da ein bisschen was zu sagen eben, ob das sinnvoll ist. Ja, das ist ein bisschen wie eine Uni-Vorlesung, hat mich da etwas dran erinnert. Es ist aber ein bisschen ausgerichtet dann gegebenenfalls halt an Mitarbeiter von Firmen oder halt auch von Leuten wie uns, darauf abgezielt, gegebenenfalls hinterher, die wollen natürlich verkaufen, aber es war halt auch schon wissenschaftlich und ganz interessant. Ich weiß jetzt nicht genau, was das ist, qualitative Online-Methoden, Forschung am Puls der Zeit, absolut, kann man sich bestimmt mal anschauen, anhören, ist, glaube ich, relativ kurzfristig möglich, kann sich auch jeder anmelden, man kriegt ja hinterher sogar die Einladung weiter auch, ich bekomme die jetzt auch immer so, das ist durchaus empfehlenswert, wer da mal tagsüber Zeit hat, morgen um 11, sich da so eine, in Anführungsstrichen, Vorlesung anzuhören. Die haben dann da auch parallel dann in diesem, ich glaube, das ist so ein Adobe-Web-Ding, da laufen dann halt auch die unterschiedlichen Screens, die dann irgendwie in ihrer PowerPoint dafür haben oder so ab. Also das ist ganz nett und man kann sicher was draus mitnehmen. Okay, also wer Bock hat, Ticket nehmen beziehungsweise URL rausziehen. Du kannst die URL eigentlich zur Anmeldung, kannst du auch ins Pad hier schreiben, ne? Ja, genau. Die können wir rüber kopieren. Moment mal. Okay, dann Adventskalender haben wir schon besprochen. Also super Idee. Je länger ich drüber nachdenke, umso mehr gefällt mir das. Dann hat irgendjemand jetzt noch was zum Bund-Länder-Mammel reingeschrieben. Wer war das? Ich habe das reingeschrieben. Es gab halt mal wieder am 8. einen Bund-Länder-Pressemumble. Da waren nur ganz wenige Leute da, unter anderem aber auch 2 aus Niedersachsen. Davon die Susanne ist ja hier bei uns heute als Gast auch mit drin, kann nur leider nicht sprechen oder wir können sie nicht hören. Die hat ja rechts auch im Pad 2, 3 Zeilen mal geschrieben gehabt. Deswegen habe ich es hier mal aufgenommen, einfach um auch hier in NRW darauf hinzuweisen. Im Landesverband Niedersachsen werden halt die Landtagswahlen jetzt im Januar sein. Die haben ein schönes Programm, glaube ich, ganz gutes Feedback gehabt zu ihrer Pressekonferenz und werden einen Wahlkampf-Kickoff machen am 19.11. Und können sicherlich viel Unterstützung gebrauchen. Ich sag mal, so eine große Gruppe, wie wir hier haben in NRW, gibt's dort nicht. Ich weiß natürlich jetzt nicht, inwieweit wir vielleicht tatsächlich als AG Öffentlichkeitsarbeit NRW konkret an bestimmten Punkten helfen können. Vielleicht kommt ja Susanne auch nächste Woche dann nochmal bei uns hier rein. Wenn sie vielleicht eine spezielle Anfrage oder sowas hat, sonst können wir sicher auch alle mal drüber nachdenken, inwieweit wir vielleicht noch behilflich sein können in Richtung Niedersachsen-Landtagswahl. Schreibt sie es gerade hier auch rein. In Niedersachsen gibt es halt keine AGÖA in dem Sinne, wie wir es hier machen. Und das ist eher so eher ein reines Presseteam. Insofern, wenn wir vielleicht ein bisschen Manpower oder ein paar gute Ideen haben, vielleicht können wir da auch behilflich sein. Das wollte ich einfach nur dazu hier mal reinpacken und sonst auch jetzt schon mal werben für den nächsten 8.12. dann. Das ist wohl ein Sonntag, glaube ich, abends. Da wird dann auch halt wieder das Länder-Mumble sein. Also wer da Zeit hat, kann man immer gerne mal reinhören und hören, was so die anderen Länder machen. Okay, da ist gerade das Wichtigste, das sollten wir auf die NRW-Liste vielleicht mal packen, reisebüropirat-nds.de. Da geht es darum, tatsächlich im Wahlkampf vor Ort zu unterstützen, ja? Ja, das hatte der Torben mir gestern in dem Telefonat auch ans Herz gelegt, dass ich das verbreiten. Also Susanne, an dich einfach so der Appell, wenn ihr irgendwo konkrete Unterstützung braucht, einfach anschreiben. Also ihr könnt auch an presse@piratenpartei-nrw.de schreiben oder auf die ÖA-Liste posten oder hier dienstags ins Mumble mal reinkommen. Und dann konkret Hilfe irgendwo einfordern. Ich war ja vor 3 Wochen schon in, oder 4 Wochen ist das glaube ich schon her, in Osnabrück. Hab da eigentlich auch Kontakte, Informationen etc. Bereitgestellt. Das Blöde ist jetzt halt, man kann nicht einfach irgendwas machen, wenn man nicht weiß, wo es wirklich gebraucht wird. Ich habe ja schon Spenden für Niedersachsen in meinem Mailfooter. Hat mal jemand den Link zum Reisebüro oder irgendwie so einen prägnanten Link, dann packe ich mir zum Beispiel sowas immer in den Mailfooter. Patrick hat es gerade in den Mumble-Chat gepostet. Sonst ist es auch hier in dem Pressepad 255. Und das würde ich dann, danke. Und das war gemeint, packt euch sowas auch in den Mailfooter rein, also solche aktuellen Sachen und so weiter, als Empfehlung. Gute das Idee. Verbreitet sich damit auch unter Super Umständen. Idee. Ja, das war aber auch schon, ich sag mal so, die Quintessenz aus diesem Ländermumble, denn von den anderen Ländern kam da nicht groß viel. Ich glaube, Saarland war noch jemand da, aber habe ich jetzt nichts Spannendes, glaube ich, mitgebracht von. Ich habe mir also dieses reisebüro.piraten-in-niedersachsen.de angeguckt. Sagt mir jetzt erstmal so nichts. Also. Das ist ein Kalender im Prinzip. Da siehst du, wo wann Infostände sind, zu welchen Uhrzeiten, zu welchen Tagen und wenn du das dann kriegst du halt mehr Informationen dazu und den Orga-Ansprechpartner und kannst dich als Helfer eintragen, hast eine Kontaktmöglichkeit, da ist ein Google-Link. Ey, ich muss jetzt, ich will jetzt niemanden auf die Mütze hauen, aber ist scheiße. Also packe ich mir nicht so in den Footer, ist scheiße. Muss ich knallhart sagen, ich will jetzt niemanden beleidigen und so, aber es ist einfach scheiße. Das steht nichts. Wenn das irgendein Unbedarfter anklickt, der klickt sofort wieder zu, der klickt nie wieder von mir einen Link an, ist scheiße. Tut mir leid. Yo. So, ich habe jetzt noch einen Punkt. Presseportale. Ich habe noch was gefunden. Bundespresseportale.de. Wollen wir uns da anmelden? Was gibt's da? Pressemitteilung. Also erstens ist die Seite sinnvoll, weil man liest dort Pressemitteilungen. Zweitens können wir unsere dort auch hinterlegen nach Anmeldung. Ja, das ist so eine Art Open-Ding, ja. Warum nicht? Also ich finde es ganz gut gemacht. Das kommt aber jetzt nicht vom Bund, das ist irgendwas anderes und woanders her? Nee, das ist eine Firma, ne, oder? Das ist einfach ein Aggregator für Pressemitteilungen. Genau. Ja, um unsere Sachen zu verbreiten, Schaden tut zwar wahrscheinlich nicht, ne? Ja, wir müssen halt nur, da wir das nicht automatisieren können, das ist dann ein weiterer Arbeitsschritt bei PM veröffentlichen. Also ich habe keine Mailadresse, wo man einfach Mails hinschickt. Ja, das muss ich mal genau eruieren. Ich habe bisher, also mit dem Inhalt habe ich mich noch nicht beschäftigt. Ich wollte einfach nur mal das Ding weitergeben an euch und kurz Rücksprache halten, wollen wir es machen. Wenn da keine Einwände bestehen, dann kümmere ich mich darum. Ja, man müsste nochmal genau auch, also bis jetzt bestehen keine Einwände, von mir nicht. Also alle Großen sind da drin. Also das ist, die CDU macht ihren Krempel dort, die Grünen machen ihren Krempel dort. Sieht man ja auch, ne? Also. Und die bunten Länder sind ja extra auch nochmal aufgeführt. Sogar Kreise und Ort. Naja, ich würde es dann schon unter der Rubrik Nordrhein-Westfalen machen dann immer, ne? Nee, schon klar. Aber ich meine, muss das extra jetzt noch eben nicht nur Bundespresseportal, sondern es gibt ja auch viele Landesmeldungen alles da, ne? Naja, das ist, wie gesagt, das ist schon eine Firma auch und kann natürlich sein, dass die da irgendwann dann auch Geld für nehmen oder so. Aber solange das halt für uns so jetzt machbar ist, würde ich auch nicht wissen, was dagegen spricht. Gut, ich wäre dann soweit fertig. Der Frank hatte da noch irgendwas links im Chat geschrieben, er hätte noch ein Thema. Ja, und zwar bei den Gesprächen mit den ganzen Kreisverbänden, die jetzt Büropiraten, Pressepiraten und sonst was gewählt haben. Da hatte ja früher mal der Lukas Ausbildungsreihen angeboten, wie macht man Pressearbeit? Ist das bei euch eigentlich noch auf dem Zeiger und wer übernimmt das jetzt oder wer hat dieses Thema übernommen? Die Chrissy. Gut, das war's. Okay, habt ihr sonst noch was? Ich habe mal noch den Link zum Wahlkampf-Kickoff als Presseeinladung von der NDS-Seite, Piraten-Niedersachsen-Seite, gepostet ins Pad, falls es jemanden interessiert. Wird wohl ganz spannend. Ich sehe da nichts im Chat. Nein, im Pad. Pad, sorry. Ach so, hier, ich dachte, kannst du das mal hier? Nee, ja, jetzt habe ich alles klar, danke. Gut, dann würde ich sagen, schließe ich die Sitzung um, 22:49 Uhr. Und sage mal, bis nächste Woche. Dieses Musikstück ist Creative Commons von Matthias Westlund. Für nicht kommerzielle Verbreitung Remixes erlaubt unter gleicher Lizenz. Vielen Dank hierfür.